Good morning, good morning, good morning, our dear friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, unsere lieben Freunde. Hope you're doing really good today. Ich hoffe, es geht euch heute wirklich gut. Like you should, because Jesus paid for it all. So wie es sein sollte, weil Jesus für alles bezahlt hat. Let's continue in 1 Corinthians chapter 12. Lasst uns in 1. Korinther 12 weitermachen. We had some really wonderful feedbacks about this devotions we're doing. Wir bekamen einige wundervolle Rückmeldungen zu diesen Andachten, die wir machen. I mean, not in general, because we always get a lot of feedback. Ich meine nicht im Allgemeinen, denn wir erhalten immer recht viel Feedback. But about this series of doing expository teaching. Sondern über diese Serie erklärender Bibellehre. And go through verse by verse. In der wir Vers für Vers durchgehen. So this encouraged us to keep going. Das ermutigte uns weiterzumachen. And let's look at verse 12 from 1 Corinthians 12 from the Passion. Schauen wir uns also Vers 12 im 1. Korinther Kapitel 12 in der Passion an. Just as the human body is one, though it has many parts that together form one body. So wie der menschliche Körper eins ist, obwohl er aus vielen Teilen besteht, die zusammen einen Leib bilden. So also is Christ. So ist es auch Christus. Look, you know, if we would only understand what church is really all about. Wenn wir nur verstehen würden, worum es bei Gemeinde wirklich geht. We could express ourselves much better. Dann könnten wir uns viel besser ausdrücken. Look, the Bible is talking in this context now about the church. Schau, die Bibel spricht in diesem Zusammenhang jetzt von der Gemeinde. And we as a church, we are a body. Und wir als Gemeinde sind ein Leib. You know, the Bible uses several different descriptions of the church. Die Bibel verwendet verschiedene Bilder für die Gemeinde. Metaphors, so to say. Metapher, sozusagen. The church is a body. Die Gemeinde ist ein Leib. Church is a temple. Die Gemeinde ist ein Tempel. The church is a field. Die Gemeinde ist ein Feld. And the church is a family. Die Gemeinde ist eine Familie. But here Paul tries to get the Corinthians to understand what church is supposed to be like. Aber hier versucht Paulus den Korinthern verständlich zu machen, wie Gemeinde sein sollte. Look, and he says something that is so natural and yet we find it so hard to grasp. Er sagt etwas, das so natürlich ist und doch haben wir Schwierigkeiten, es zu ergreifen. So, first of all he says there's only one body. Zuerst sagt er, dass es nur einen Körper gibt. Then he says, but the body has many different parts. Dann sagt er, dass der Körper aber viele verschiedene Teile hat. And he said, that together forms one body. Und sagt, dass diese zusammen einen Leib bilden. And then he says, Christ is just the same way. Dann sagt er, dass Christus genauso ist. So, look at this important truth. Schau dir also diese wichtige Wahrheit an. If the body is only a healthy body, wenn der Leib nur dann gesund ist, if all the members together are connected correctly and functioning right, wenn alle Teile richtig miteinander verbunden sind und richtig funktionieren, then what does it mean? Was heißt das dann? It means individualism cannot be in the body. Das bedeutet, dass Individualismus nicht im Leib sein kann. Yet the Church of Jesus Christ is completely full with individualism. Doch die Gemeinde Jesu Christi ist total voll von Individualismus. We go to church to get our personal blessing. Wir gehen zur Gemeinde, um unseren persönlichen Segen zu bekommen. Think about it. We go to church. Denk darüber nach. Wir gehen zur Gemeinde. You can't even go to church. Wir können gar nicht zur Gemeinde gehen. Because if you're a Christian, you are part of the church. Denn wenn du Christ bist, dann bist du Teil von der Gemeinde. So are you going to go to yourself? Gehst du also zu dir selbst? You know, to say I'm going to church is just the same. Zu sagen, ich gehe zur Gemeinde, ist genauso. As if I, Reinhard, would say I'm going to Reinhard. Wie wenn ich Reinhard sagen würde, ich gehe zu Reinhard. People would say, you are Reinhard. Leute würden doch sagen, du bist Reinhard. How are you going to go to yourself? Are you schizophrenic? Wie willst du denn zu dir selbst gehen? Bist du schizophren? You see, to the early church, to say that would have been the strangest thing. Für die erste Gemeinde wäre es sehr seltsam gewesen, das zu sagen. You see, the church can meet together, but the church cannot go to the church. Die Gemeinde kann sich zusammentreffen, aber die Gemeinde kann nicht zur Gemeinde gehen. But once we understand that a body only is a functioning body if all the members are in harmony. Wir müssen verstehen, dass ein Körper nur dann ein funktionierender Leib ist, wenn alle Teile in Harmonie sind. Otherwise it cannot express Christ. Ansonsten kann er nicht Christus zum Ausdruck bringen. You know, and here is a terrible mistake that I've seen so many times. Ein schrecklicher Fehler, den ich so oft gesehen habe, ist: Many people think that if there are a lot of people together in one building on a Sunday and two more times a week, it's a church. Dass etliche glauben, wenn sonntags und noch zweimal die Woche viele Leute in einem Gebäude zusammenkommen, dann ist das die Gemeinde. Other people think this. Andere denken Folgendes. They think if you all get together to the same building and do what the one guy tells us to do, we are a good functioning church. Wenn wir alle im selben Gebäude zusammenkommen und das tun, was eine Person uns sagt, dann sind wir eine gut funktionierende Gemeinde. Let me ask you a simple question. Lass mich dir eine einfache Frage stellen. If I take a hand, a leg, a few eyes and some ears and throw them together in the room, is that a body? Wenn ich eine Hand, ein Bein, ein paar Augen und ein paar Ohren nehme und sie zusammen in einen Raum stecke, ist das dann ein Körper? In here in Brazil they do this with the parts of the pig and they call it feijoada. Hier in Brasilien machen sie das mit Teilen vom Schwein und nennen es feijoada. Which is a very nice dish. Das ist ein schmackhaftes Gericht. Think about it. Denk darüber nach. A lot of body parts thrown in a room does not make a body. Zahlreiche Körperteile in einem Raum ergeben keinen Körper. And here Paul is trying to make us understand that the bodies have to be connected together and function. For it to be a body. Paulus versucht uns hier klarzumachen, dass der Leib miteinander verbunden sein muss und funktionieren muss, damit es sich um einen Leib handelt. Then it's in unity. Dann befindet er sich in Einheit. Look, he says, just as the human body is one, so unity comes when all the bodies are functioning properly. Er sagt, so wie der menschliche Körper eins ist. Einheit entsteht also, wenn all die Körperteile ordnungsgemäß funktionieren. We are going to learn a lot of things of how the church is supposed to function as a body. Wir werden viele Dinge lernen, wie die Gemeinde als Leib funktionieren soll. Do you know, if my physical body, the one that Reinhard lives in, wenn mein physischer Körper, der in dem Reinhard lebt, would act the way most of the churches as we know them or as we call them act, so handeln würde, wie viele der sogenannten Gemeinden, wie wir sie kennen, handeln, I would not be doing what I'm doing right now. Dann würde ich nicht tun, was ich gerade mache. I would be a completely dysfunctional strange being. Ich wäre ein völlig fehlfunktionierendes seltsames Wesen. I would be like they call Frankenstein. Ich wäre so eine Art Frankenstein. So, let's remember. Denken wir also daran. You are not a church just because you are a lot of members coming together. Wir sind keine Gemeinde, nur weil zahlreiche Teile zusammenkommen. You are a church when everybody is functioning to the good of the whole. Wir sind Gemeinde, wenn alle zum Wohle aller zusammen funktionieren. And tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.